Zum 19. Jahrestag der Wahl des Genossen Kim Jong-il zum Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas, zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas und zum 90. Jahrestag der Gründung des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus veranstaltete das Landeskomitee zum Studium der Soziologie Deutschlands in Berlin ein gemeinsames Seminar über den Rechenschaftsbericht des Setka der Partei der Arbeit Koreas, den der verehrte Genosse Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag erstattete. Auf dem Seminar hoben die Redner hervor, der Rechenschaftsbericht des Setka der Partei der Arbeit Koreas, erstattet von Genossen Kim Jong-un, sei ein unvergängliches Programm für die Weiterentwicklung der Partei der Arbeit Koreas zur ruhmreichen Partei des Präsidenten Kim Il-sung und des Herrn Kim Jong-il und für die Vollendung des sozialistischen Werkes und die Wiedervereinigung Koreas sowie für den Kampf um die Verwirklichung der Souveränität in der Welt. Das Landeskomitee zum Studium der Soziologie Deutschlands hielt vor kurzem seine Jahresvollversammlung ab. Auf der Vollversammlung wurde diesjährige Tätigkeit des Komitees bilanziert und die Arbeitsrichtung für das kommende Jahr besprochen.